Wenn man trinken möchte, dann findet man immer einen Grund. Die hier reden. Richtig angefangen hat das als Student. Die Alkoholkranken werden wir in Caroline Schmidts Dokumentation Porträts deutscher Alkoholiker nicht sehen. Als Student nimmt man billig Schnaps, allerdings keinen Korn. Weil erstens hat er nur 32% in der Regel und zweitens stinkt er fürchterlich. Was wir sehen in diesem Film sind Impressionen unseres Landes. Fabriken, Cafés, Wohnzimmer oder eine Flusslandschaft oder ein Waldstück. Die Stimmen, die Geschichten, die Leidenserzählungen oder Rechtfertigungen von einem Anwalt oder einem Beamten oder einer Mutter, sie erklingen aus dem Off, nur aus dem Off. Aber das habe ich dann so gemacht, dann habe ich Tee getrunken und habe das da reingeschüttet. Während das Betroffenheitsgesicht in unzähligen TV-Talkshows Authentizität suggeriert, mutet uns Caroline Schmitz in ihrem Film Porträts deutscher Alkoholiker zu, eben auf die Bilder solcher Gesichter zu verzichten. Das ist zunächst irritierend, verführt uns aber dazu, während die Bilder unserer Gesellschaft in einer Art stetem Fluss vorüberziehen, den Menschen genauer zuzuhören, ein verblüffender Effekt und eine überzeugende formale Konstruktion. Porträts deutscher Alkoholiker von Caroline Schmitz, empfehlenswert. Ach, dieser niedliche Kindersong, mit der der Film Geständnisse beginnt, das ausgelassene Gekabbel der Schüler in ihrer 7. Klasse. Aber all das Unbeschwerte wird gleich zu Beginn konterkariert durch die durchgängige Farbe Grau-Blau und deren Ton von Kühle und Einsamkeit. Tetsuya Nakashimas Film Geständnisse, bei uns im japanischen Original mit Untertiteln im Kino, wird diesen Ton bis zum Ende durchhalten. Geständnisse beginnt mit dem rund 20-minütigen Monolog der Klassenlehrerin Moriguchi, die erzählt, dass sie fortan nicht mehr Lehrerin sein will. Warum? Weil ihre 4-jährige Tochter vor einigen Monaten von 2 Schülern der Klasse ermordet wurde. Und dann sagt die Lehrerin, ich will, dass diese beiden die Schwere ihrer Schuld begreifen. Und deswegen habe ich in ihre Schulmilch HIV-verseuchtes Blut gemischt. Dann schaut die Rachegöttin noch gelassen und kühl über die Schar ihrer Schüler und sagt, der Frühling bringt Blumen, Bäume, Gräser, Vögel, Menschen, alles Lebendige zum Sprießen. Ich wünsche euch fruchtbare Frühlingsferien. Ein fast poetischer Prolog zu einer Horror- und Rachegeschichte, wo im Laufe der Handlung Details vom Anfang, die Milchtüte, der Baseball, eine nahezu tragische Bedeutung bekommen. Wie diese kleinen Dinge im weiteren Verlauf von Nakashimas Film Geständnisse sich als wichtige Bestandteile eines komplexen psychologischen Gebildes erweisen, das weist auf die betörende Konzeption dieses spannenden Films hin. Nicht minder aufregend bei Geständnisse, das ist die Montage dieser grau-blauen Bilder mit den Geräuschen und dem flirrenden Soundtrack. Der präsentiert Radiohead oder die japanischen Bands Boris oder Curly Jareff. Man hat das Gefühl, als habe Regisseur Tetsuya Nakashima Geständnisse nach dem Rhythmus dieses Soundtracks geschnitten. Grandios die Ästhetik dieses Films, die aber nicht Selbstzweck ist, sondern sich vollständig in den Dienst dieses Rache-Thrillers stellt. Der erzählt allerdings hinter seiner Thriller-Fassade von der Einsamkeit der Kinder und Jugendlichen im zeitgenössischen Japan. Geständnisse von Tetsuya Nakashima, ein Meisterwerk. Hör mal, das hier ist nicht Radiator Springs. Ich muss mal. Tja, wie sagte schon Frank Zappa, auch wenn er das nicht auf Autos, sondern auf den Homo Sapiens bezog, shit happens. John Lasseter, der Pixar-Guru, schickt den Cars Star, das Auto mit dem schillernden Namen Lightning McQueen, zusammen mit seinem Kumpel, dem Abschleppwagen Hook, in Cars, dem zweiten Teil dieses Animationsfilms, jetzt aber nicht nur auf den langen Highways des Südwestens, sondern in alle Herren Länder, um den Grand Prix als schnellstes Auto der Welt zu gewinnen. Cars 2 ist schnell, bunt, rasant und perfekt animiert. Aber während schon Cars, der erste Teil, nett war, aber nicht wirklich verzauberte, anders als die Pixar-Filme Toy Story oder Oben, versucht Cars 2 nun, und das ist ungewöhnlich für Pixar, mit Effekten zu klotzen. Fängt bei Pixar nun etwa der Prozess an, den der Chef eines japanischen Autokonzerns seinem Haus diagnostizierte, als er sagte, weil wir zu groß wurden, haben wir jetzt nicht mehr die Standards halten können, die die Welt von uns erwartet. Hoffentlich ist das nicht der Grund, dass Cars 2 perfekt, aber mittelmäßig wirkt. Cars 2 von den Pixar-Studios, enttäuschend.